Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 469, die Ohren schlackern. Heute Thema Sonys neue Wireless-Ohrstöpsel und das Xiaomi CC9. Einige News gibt es natürlich auch und da habe ich aber schon ein bisschen improvisieren müssen, um was Interessantes herauszukriegen. Ja, war wieder nicht so viel los im Android-Sektor diese Woche. Ja. Dafür in der Community und nochmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Mal gucken, diesmal hoffen wir es. Und die App der Woche, diesmal eine App, die es sowohl im Huawei App Store gibt, in der App Gallery, als auch im Play Store. Aber unter anderem Namen, ist das nicht fantastisch? Naja, okay, ob das wirklich so fantastisch ist, wird man gerade noch rausfinden. Sonys neue Wireless-Ohrstöpsel, die WF-1000XM3, die haben natürlich ein großes Versprechen einzulösen. Ja? Man erwartet natürlich sehr, sehr viel davon. Ja, ganz klar, denn die WH-1000XM3 Kopfhörer zählen zu den besten Kopfhörern mit Wireless Active Noise Cancellation, das es denn eben so gibt. Ja. Und nicht nur im Wireless-Bereich, die haben ja auch einen Anschluss für zumindest das Vorgängermodell beim WH-1000XM3, weiß ich nicht genau, beim X1000X jedenfalls, gab es auch einen Anschluss für 3,5 mm Klinkenstecker. Also das ist schon eine richtig fantastische Qualität. Da kann man, ich habe es schon des Öfteren gesagt, und die hatte ich ja auch mal im Test, ja. Da kann man sagen, das ist richtig eine ganz, ganz tolle Qualität, auch für klassische Musik und hohe Ansprüche. Und jetzt bringen die in dieser Reihe eben auch diese Ohrstöpsel raus. In ihr Kopfhörer, neuerdings ja auch Earbuds genannt. Ja. Und da wird natürlich erwartet, dass die Qualität so gut ist wie auch bei den Kopfhörern. Natürlich gibt es grundsätzlich schon mal Unterschiede zwischen den zwei Systemen. Ja, während die großen Over-Ear-Kopfhörer, also die quasi die ganze Ohrmuschel umfassen, ja, wesentlich größere Lautsprecher integriert haben, ja, haben ja diese In-Ear-Kopfhörer nur Miniatur-Lautsprecher. Dafür sitzen die aber direkt im Gehörgang. Ja. Aber das ist natürlich ganz klar ein soundtechnischer Unterschied. Und wenn man dann eben die Qualität oder das Anhören eben erreichen möchte, ja, dass sich das ähnlich anhört, dann muss man ganz andere Wege gehen. Von daher ist es vielleicht ein bisschen unfair, das zu erwarten, dass die so gut sind wie eben diese Over-Ear-Kopfhörer. Ja. Und man muss sich das natürlich auch selbst anhören, da kommt man einfach nicht drum herum. Ne? Dennoch sind diese Dinger sehr vielversprechend und ich bin auch frohgemut, dass hier Sony das rausbringt. Über die Soundqualität wird man sicherlich in den nächsten Wochen noch sehr viel hören, beziehungsweise ja hören, ne? Ja, und lesen darüber, ja. Über diese Teile, wie gut die denn jetzt wirklich sind. Nächsten Monat kommen die erst raus. Ich werde auf jeden Fall nochmal dann ein Fazit bringen. Ja. Über die Soundqualität. 250 Euro kosten die Dinger. Also in etwa so viel wie der WH-1000XM3 Over-Ear-Kopfhörer. Zumindest wenn man sich ein bisschen umguckt. Und man kriegt dafür dann eben ein Active Noise Cancellation System, das zumindest bei den Over-Ears seinesgleichen sucht. Also auch die Bose kommen dann nicht mehr ganz ran, so wie auch immer bei den Vorgängermodellen bei beiden. Ja. Viel Unterschiede, also viel mehr verbessern kann man da zwischen den beiden, Bose und Sony, eigentlich dann nicht mehr. Aber es sind dann doch noch feine Unterschiede, die eben die Sonys immer wieder vor die entsprechenden Versionen des Bose-Kopfhörers setzen. Hier ist zum Beispiel schon mal ein Versprechen eingelöst, 24-Bit-Signalprozessor, Built in DAC, ja, das heißt also ein Digital Audio Converter und DSEEHX Upscaling. Ja. Und wenn ihr da jetzt nichts mit anfangen könnt, dann nur so viel. Die Sache ist ja die, ist es Bluetooth? Ja, und für Bluetooth gibt es verschiedene Übertragungsmöglichkeiten, damit die Qualität auch wirklich sehr gut ist. Ja. Da gab es zum Beispiel in der Vergangenheit aptX. Sony hatte auf LDAC gesetzt und diese Dinger werden immer weiterentwickelt, ja, und unterstützt durch weitere Protokolle und Verbesserungen. Und das ist auch ein Grund, warum sich die Teile einfach so super gut anhören. Diese Tonwiederherstellung, die ja da quasi erfolgen muss, ja, bei der Active Noise Cancellation, ist ja ein Schlüsselpunkt in der Soundqualität. Weil das Ganze ist natürlich ziemlich eine ziemlich komplizierte Geschichte. Also wer sich mit diesem Thema beschäftigt, Sound bzw. Wellen, ja, und diese Eliminierung der Störgeräusche durch Gegenwellen, ja, also durch Gegentöne, der wird irgendwann wieder den Kopf schütteln, dass es überhaupt funktioniert. Aber es funktioniert. Und wie es funktioniert, ja. Endlich Sound genießen ohne störende Außengeräusche, das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, muss ich schon sagen, also gerade für Leute wie mich, die eigentlich die Musik eher leise hören, weil sie sehr, sehr empfindliche Ohren haben, das ist ja schön, ja, muss man ganz klar sagen, wenn man zum Beispiel bei einer ganz niedrigen Lautstärke schon alles hört, ist es wunderbar, ja, nur das Problem ist, dass man eben die Störgeräusche von außen genauso hört, ja, und naja, das kann dann schon den Spaß trüben, weil macht man es lauter, fühlt man sich einfach unwohl, es ist wirklich ein Stress ohne Ende, was einem da an Lautstärke dann entgegentönt. Ja, zum Beispiel, wenn ich an einer Kreuzung stehe und habe Kopfhörer dran, also In-Ears, ja, ohne Noise Cancellation, da muss ich so laut machen, dass mir die Ohren wehtun. Das geht nicht, ja. Und deswegen, ja, ist das natürlich eine gute Lösung. Diese Dinger, die kommen auch mit einem Etui, das lädt die Batterien auch auf. Ja. Die Teile an sich halten 8 Stunden mit angeschaltetem ANC. Davon gehe ich bei diesen Kopfhörern einfach aus, dass da das ANC auch immer an ist. Ja. Mit diesem Case, mit dieser Ladeschale, die da dabei ist, also das ist diese Aufbewahrungsbox, ja, und da, wenn man die da reintut, dann wird schon aufgeladen, da muss man nichts groß machen, das geht automatisch, und 10 Minuten da drin, ja, beziehungsweise 10 Minuten Aufladung über USB-C, ja, 90 Minuten Soundqualität, so kann man das dann sagen, ja. Und ja, und so hat man dann eben die Möglichkeit, ziemlich lange, nämlich bis zu 24 Stunden das Teil mit Strom zu versorgen, wenn man dieses eben in dieser Box da hält, ja, bis zu 24 Stunden, gar nicht so schlecht, ja. Was kann man dann als Fazit sagen, bevor man eben die Audioqualität jetzt genau testet? Man darf viel erwarten, auf jeden Fall. Ja, hoffentlich wird man nicht enttäuscht. Das Design ist wunderbar. Die Dinger sind sehr kompakt. Die Ladeschale ist als Aufbewahrungscase ist einfach wunderbar. Die Idee, man hat also, eigentlich hat man kaum Schwierigkeiten damit, auch mal längere Zeit unterwegs zu sein. Ja. Außer man hört natürlich permanent, macht nie eine Pause beim Hören. Dann hat man auch eben kaum eine Chance, dass das eben in diese Box da reingeht. Aber ehrlich gesagt, zu lange hören am Stück. Dreimal kann das Gerät, oder können diese Earbuds da voll aufgeladen werden mit diesem mitgelieferten Case. Und da muss ich sagen, ist das schon gut. Die Audioprotokolle, die angegeben werden, sind auch sehr vielversprechend. Und das einzige Manko hier dabei ist natürlich der Preis. Aber sind wir mal ehrlich, wenn die an die Qualität herankommen vom Sony WH-1000XM3, sind diese WF-1000XM3 einfach das Geld wert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich war auch sehr schockiert von dem Preis von meinen 1000X-Kopfhörer erstmal. Ja. Aber ich brauche einfach das beste ANC, das es für Geld auf dem Markt gibt, ganz einfach. Dann habe ich mich dazu durchgerungen und was soll ich sagen, jetzt höre ich oftmals auch Musik über diesen Kopfhörer, einfach so, auch wenn es ruhig ist draußen und ich eigentlich überhaupt keinen Kopfhörer brauche, nein, ich nehme den Kopfhörer, weil die Qualität, die man damit bekommen kann, ist einfach phänomenal gut. Ja, also da mal eine FLAC-Datei streamen, selbst über Bluetooth, absoluter Wahnsinn. Ja. Da habe ich übrigens auch gemerkt, dass dieser Klinkenstecker gegen Bluetooth oftmals eine sinnlose Geschichte ist. Bei den meisten Geräten, die heutzutage genutzt werden, ist einfach die Bluetooth-Übertragung, tja, tatsächlich, wenn solche Systeme wie aptX oder LDAC verwendet werden, tatsächlich sogar wesentlich besser als die Klinkensteckerübertragung, weil eben am Klinkenstecker alles abzielt oder davon abhängt, wie gut ist der Digital-Analog-Konverter, ja, der im Gerät eingebaut ist. Und das sind eben bei fast allen Geräten nur ganz billige Cent-Wandler, ja, die eben ein wahnsinnig hohes Grundrauschen haben, überhaupt nicht gegen Störungen gefeit sind, das heißt Knacken, Knistern, ja, ist dort an der Tagesordnung, von den Buchsen ganz zu schweigen, die schon nach ein Jahr Nutzung dann sich so weit lockern, dass da auch eben mal wieder Knistern und Knacken kommt, ja, und. Da muss man, wenn man schon so sagt, okay, also die Kabelübertragung ist viel besser als über Bluetooth, ja, dann braucht man aber auch das entsprechende Equipment von dem Ausgabepunkt. Und ich weiß ja, jeder sagt, ja, ich habe das Equipment, ja. Aber ist nun mal eben bei den meisten eben nicht so. Die haben das Equipment nicht, weil die denken nur, sie hätten es, weil irgendwelche markigen Werbeversprechungen eben aufgesetzt sind. Ja. Das ist genauso wie der THX Super Duper Home Movie Sound. Ja, und dann stellen die Boxen irgendwo hin, noch nicht mal mittig. Dann denke ich, okay, also Entschuldigung, also Moment mal, THX, da müsste man das genau ausmessen. Ja, auch bei Dolby Digital 5.1 muss alles ausgemessen werden, ja, und man muss eine feste Sitzposition haben und so weiter, und dann kann man eben diese Vorgaben erfüllen, ansonsten ist es einfach nur, ja, Mumpitz, ne? Das hört sich gut an, weil man denkt, es ist gut, ganz einfach, aber wie auch immer, das ist eine vielversprechende Sache. Warum dann eben diese Earbuds statt den Over-Ear-Kopfhörer? Ganz klar, Brillenträger beispielsweise. Immer wieder Schwierigkeiten haben diese Leute. Und auch wer Mützen oft aufzieht, kann Schwierigkeiten bekommen mit den Over-Ears. Ja? Denn wenn da auch nur eine kleine Öffnung ist, ja, bei diesen Over-Ears, die eben durch die Brille eigentlich zwangsweise dort dann ist, nämlich an den Bügeln von der Brille, ja, dann war's das mit dem schönen ANC. Ja. Das nützt dann kaum noch was. Und ja, damit haben wir das Problem mal wieder. Von daher sind diese Earbuds gerade für die Leute, die oft Sonnenbrillen tragen oder normale Brillen oder eben Mützen, Hüte oder ähnliches, ne, unverzichtbar. Und ich denke, die haben dann also schon ihren Berechtigungsdasein. Gut, alles andere werde ich dann noch nachreichen, ob dann die Soundqualität tatsächlich an die von den Over-Ears rankommt. Das wird gar nicht so einfach, eben wie gesagt, durch die verschiedenen Systeme, die da genutzt werden dafür. So, das Xiaomi Mi CC9 ist vorgestellt worden, oder CC9, keine Ahnung, ich habe es ja schon mal gesagt, mir egal, wie das ausgesprochen wird, wurscht. Ja, ist jedenfalls jetzt vorgestellt worden, schönes Design, kompakt, wenig Bezels, so wie man es eigentlich gewohnt ist, 6,39 Zoll AMOLED-Display mit, ja, ihr habt richtig gehört, ein AMOLED-Display, 2340x1080 Bildpunkte Auflösung, und durch diesen winzigen Teardrop-Notch, der oben in der Taskleiste, in der Benachrichtigungsleiste sitzt, ist eigentlich alles ziemlich gut geregelt von der Ausnutzung vom Display. Wunderbar. Und natürlich auch ist dann das Gerät nicht so groß, was ja auch sehr wichtig ist bei dieser Bildschirmgröße. Ich bin richtig froh, dass diese Bezels so klein geworden sind, denn dann ist es möglich, endlich einen richtig schönen großen Bildschirm zu haben und dass das Gerät übermäßig groß wird. Und da hat es in den letzten Jahren ja schon eine tolle Entwicklung gegeben, die setzt sich jetzt glücklicherweise fort. Als Kamera werden übrigens drei Kameras benutzt. Einmal eine 48 Megapixel Sony IMX586 und als Zweitkamera eine 8 Megapixel Ultraweitkamera, ja, und eine, keine Ahnung wie viel Megapixel, 200 Megapixel bestimmt nicht, ja, ich nehme an, das heißt 20 Megapixel Tiefenkamera, ja, und das bedeutet zum Feststellen auch von der Entfernung, also so eine Time-of-Flight-Kamera. Das heißt, effektiv hat dieses Teil einiges zu bieten, was die Kameras betrifft. Übrigens auch, was die Selfie-Kamera betrifft, eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera. Ich weiß nicht, warum man 32-Megapixel-Selfie-Kamera braucht, aber okay, ne? Man hat es ja mal, ne? Okay, trotzdem vielleicht für die Zielgruppe auch ganz cool. Die Bilder, die ersten Testbilder hier von Gizmo China sind wirklich sehr, sehr schön. Also die Details sind wirklich gut, da kann man absolut nichts sagen. Dennoch sind hier nur zwei Aufnahmen über Tag. Natürlich, klar, muss man mal schauen, wie das dann zum Beispiel bei Dunkelheit ist in Räumen und. Ja. Die ganzen anderen Sachen lasse ich jetzt einfach mal weg. Es gibt so viele verschiedene Dinger, die da an Software halt gemacht sind. Ich komme aber mal zu den Prozessoren. Das CC9 ist eigentlich ein Midrange-Gerät, ja. Aber es hat diesen Snapdragon 710 drin, ja. Und der ist schon mal gar nicht so schlecht. Also für ein Midrange-Gerät ist der sogar sehr, sehr, sehr gut. Der kann auch zum Beispiel PUBG, ja, auch nach 40 Minuten Spielzeit wegen der Hitze, ja, dann auch mit 50 Frames pro Sekunde noch darstellen, was ja gar nicht so übel ist, ja. Entsprechend gut fällt auch für ein Midrange-Gerät immer, wie gesagt, der AnTuTu-Benchmark aus mit 176.774 Punkten. Ist es bei dieser Klasse ziemlich gut mit dabei. 4030 mAh Akku sorgen dafür, dass man das Gerät nicht dauernd an die Ladestation setzen muss. Auch das schön. Was haben wir noch? Ja, dieses Gerät hat auch noch zusätzliche Funktionen, die man eigentlich hier so bisher nicht gewohnt war. NFC beispielsweise und ein Infrarot Remote Controller, Ja, gar nicht schlecht. Den benutze ich übrigens auch am Honor View 20 mittlerweile. Da werden meine Geräte tatsächlich unterstützt. TV, Receiver, Videorekorder, also DVD-Rekorder. Videorekorder habe ich schon immer. Und die kann ich damit steuern. Ja, mit dem Honor View 20 mit der mitgelieferten Software da Remote Controller. Und bei Xiaomi ist das jetzt ebenfalls der Fall mit diesem Gerät. Also für ein Midrange-Gerät ist das Teil wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Ja, die Preise, da muss ich mal gucken. Das hatte ich doch jetzt irgendwo gesehen. Ich hatte extra noch den Preis hier. Aber vielleicht noch mal kurz die habe ich jetzt auch alle. Ach ja, genau, der Speicher ist sehr, sehr wichtig, genau. Also es gibt hier das CC9, 6 GB RAM, 64 GB Speicher, 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Beide Versionen kommen mit einem Micro-SD-Karten-Slot. Natürlich die 128 GB zu empfehlen. Ihr werdet auch gleich nochmal hören, warum heutzutage 128 GB zu empfehlen sind. Ja? Ich sag's immer wieder gern. Ausgeliefert wird es übrigens auch mit Android 9 Pi und natürlich dem MIUI. Jetzt gucke ich mal, ist noch irgendwas zu sehen? Es gibt, ich meinte auch, da gibt es noch eine Spezialversion mit 8 GB RAM. Es gab ja ein größeres Line-up, okay. Es fängt jedenfalls an bei 230 Euro, das CC9, und da merkt ihr auch gleich, dass eben das hier auch wieder sehr aggressiv ist vom Preis her. Und man kann eigentlich hier nichts dagegen sagen zu diesem Preis in dieser Midrange-Leistung. Da gibt es absolut nichts dran zu mäkeln. So, warum braucht man denn so viel Hauptspeicher? Ja, also zum Beispiel, weil bestehende Programme, die man unter Umständen hat, schon bei jeder Version mehr Speicher nutzen. Jetzt ist zum Beispiel was passiert, da kann man sagen, oh, das ist voll super, was Google da macht, oder es ist total schlecht, was Google da macht, je nachdem, ja, wie viel Speicher man da eben noch frei hat. Ne? YouTube Music puffert jetzt tatsächlich die 500 Favoriten-Songs automatisch auf dem Gerät. Es ist natürlich auf der einen Seite super, weil man braucht sich da keine großen Gedanken zu machen. Die Leute, wo einfach auf den Like-Button drücken, ja, wenn die im Wi-Fi sind, zack, wird das man nennt es Smart Downloads, ja, im Hintergrund im Wi-Fi heruntergeladen und bleiben dann im Gerät. Wenn man dann quasi aus dem Wi-Fi rausgeht und möchte das Lied abspielen, wird eben dieses Lied nicht nochmal gestreamt, sondern man hat es eben hier schon im Speicher des Gerätes und spart dann natürlich Traffic. Sofern es natürlich funktioniert, in vorherigen Versionen von YouTube Music hat diese selbst downgeloadete Musik jedenfalls nicht so funktioniert. Dann wurde oftmals gestreamt, obwohl das Gerät diese Songs bereits heruntergeladen hat. Ja, noch schlimmer, manchmal wurden diese Songs dann nochmals heruntergeladen über den Datentraffic, obwohl man es eigentlich im Wi-Fi heruntergeladen hat. Furchtbar, aber okay. Das soll jetzt eben hier ein Ende haben und zusätzlich eben diese neue Funktion, wo automatisch die 500 Songs heruntergeladen werden. Ich frag mich, ob hier ob das hier möglich ist, diese Funktion auszuschalten. Ja, das kann ich nicht sagen, ich habe YouTube Music schon lange nicht mehr drauf. Diese Version wird jetzt gerade quasi ausgeliefert an die Leute. Ich sehe hier, ja, man kann so eine Funktion ausschalten. Ja, genau, also man kann sie wohl ausschalten. Ja. je nachdem, mit welcher Qualität die das man eben eingestellt hat, was wie die Daten heruntergeladen werden sollen, kann das natürlich auch schon jede Menge Speicher kosten. Also wenn man das überlegt, 500 Songs, ja, wenn man mal hohe Qualität nimmt und sagt, dann, naja, 10, durchschnittlich 10 Megabyte pro Song, manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, ja. Und dann wird man schon eben ja auf knapp 5 Gigabyte kommen. Und das automatisch. Ohne dass man groß was macht. Ne? ist nicht so verkehrt. Ne? Ja. Mein Gut ist natürlich, wenn man genug Speicher hat, ist dann natürlich der automatische Traffic-Ersparnis für die Leute, die sich da überhaupt nicht drum kümmern wollen, ja, doch schon ziemlich groß, würde ich sagen. Also die werden dann doch schon ihre Freude hier daran haben. Also gut oder schlecht, das entscheidet dann der jeweilige Besitzer der Phones. Und ich hoffe natürlich, dass er darauf geachtet hat, ja, dass man hier vielleicht genug Speicher beim Kauf des Smartphones ausgewählt hat. Tja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Google Stadia, beziehungsweise dessen Boss Phil Harrison hat jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert und einige werden jetzt sehr enttäuscht sein, denn er hat klargestellt, dass die Downloads zwar in der Bibliothek bleiben, ja, auch wenn Google diese Downloads aus dem Katalog herausnimmt. Ja. Wie das rechtlich übrigens gehen soll, weiß ich noch gar nicht. Also wenn so eine Firma sagt, ja, also jetzt müsst ihr die herausnehmen, wir geben euch nicht mehr die Erlaubnis, diese Sachen nochmal hier zu vertreiben, also zu streamen. Jemand hat es gekauft. Wie sieht es dann aus, rechtlich gesehen? Google sagt jedenfalls, nein, die bleiben auf jeden Fall drin, auch wenn es aus dem Katalog rausgenommen wird. Der Kunde hat es gekauft und der hat die dann weiterhin zur Verfügung. Das wird sich dann erst zeigen. Ne? Aber es ist auch interessant, was sonst noch gesagt wird. Im Moment ist es zwar ein kostenloser Dienst sogar geplant, ja, aber es ist tatsächlich so, dass man eine Google Stadia Pro, ein Google Stadia Pro Abo für $10 im Monat abschließt, ja, aber trotzdem noch die einzelnen Spiele individuell kaufen muss, egal ob man den kostenlosen oder den Paid Stadia Service benutzt, also den bezahlten Stadia Service. Und er fügt auch weiterhin dazu an, die Games werden in etwa so viel kosten, wie sie auf Konsolen und dem PC kosten. Also ich weiß nicht, ob der Mann weiß, was das bedeutet. Das heißt, ihr zahlt $10 im Monat, damit ihr das tun könnt und das kaufen könnt, was ihr zum Beispiel bei der PlayStation 4 kaufen könnt zu den Preisen. Nur ohne, dass ihr $10 im Monat zahlt. Weil diese einzelnen Spiele kaufen, das kann man auch ohne PS Plus Abo. Ja. Im PS Plus Abo sind ja noch Spiele mit drin jeden Monat, die man kostenlos bekommt. Also wenn das hier bei Stadia nicht der Fall sein soll, dann wäre das effektiv teurer als bei der Sony PlayStation 4. Das ist eine Aussage, ich hoffe, dass das nochmal geändert wird und dass das nicht hier über längere Zeit sich so festsetzt. Ich finde das nicht okay. Und damit hat sich auch die Frage erledigt, ob ich das nutzen werde. Nee. Zumal es auch noch sehr viele Fragezeichen gibt hinsichtlich der Qualität der Games und dem Lag bei Streaming-Diensten und so weiter. Ja, die theoretischen Möglichkeiten bei der Internetübertragung sind eine Sache, die tatsächlichen aber wieder eine ganz andere. Das fängt schon damit an, dass zum Beispiel Geräte, die eben nicht mit mit Ethernet verbunden sind, sondern Wireless, ja, in jedem Zimmer eine wesentlich unterschiedliche Übertragungsrate haben und auch eine größere Latenzzeit. Das heißt, ja, wenn ich neben am Router sitze, kann ich durchaus vielleicht zocken. Ja, zwei Zimmer weiter geht nichts mehr. Und ich meine gar nichts mehr. So groß sind die Unterschiede. Ja. Schon heftig. Nun ja, also ich bin sehr, sehr skeptisch nach dieser Aussage, aber tja, müssen wir auch erstmal warten, bis hier Praxiserfahrungen vorliegen. Die lasse ich dann andere machen, weil nö, ich habe keine Lust mehr auf Testballon von Google zu sein. Das Galaxy Note 10 wird am 7. August vorgestellt werden und ja, es wird einen zentrierten, heißt es, Punch-Display-Cutout haben. Warum zentriert? Keine Ahnung, das darf doch nicht wahr sein. Warum machen die das nicht links oder rechts irgendwo hin? Ja? Das wäre doch viel, viel besser. Nein, sie packen es in die Mitte. Hä? Ich verstehe den Sinn davon noch nicht. Aber okay, gut. Werden wir sehen. Vielleicht, weil es einfach Samsung ist. Ne? Ich würde eher jetzt mehr über die anderen technischen Daten sagen, aber da gibt es leider nur Gerüchte, ja, mehr oder minder verlässlich, und da halte ich mich vielleicht noch etwas zurück. Angeblich soll es ein 6,3 Zoll Display haben, eben wie diesen zentrierten Cutout. Das ist mir vollkommen unbegreiflich, aber okay. Man kann ja auch schon einzelne Screens, also so Renderings sehen, wie die wohl aussehen werden. Okay. Das Note 10 Plus wird erwartet, dass es drei Kameras hat, plus eine Time-of-Flight-Kamera, so wie eben bei dem Galaxy S10 5G. Hier sind sehr unscharfe Fotos auch schon zu sehen von diesem Note 10 Plus. Also, ich weiß ja nicht. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich halte mich jetzt hier noch ein klein wenig zurück, was man erwarten kann, ja. So eben zwischen 6,28 Zoll und 6,75 Zoll. Möglicherweise auch Unterschiede zwischen Galaxy Note 10 und 10 Plus. Snapdragon 855 beziehungsweise Exynos 9820. Ich bin immer noch überzeugt, dass der Exynos da der bessere Chip ist. Lass mich aber gern nochmal in der Praxis dann von Benchmark-Tests überzeugen beim Note 10 Plus. Bis zu 12 GB Hauptspeicherversion soll es geben. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Auch wenn natürlich die Samsung-Oberfläche extrem speicherhungrig ist. Aber ich glaube, mit 12 GB, wenn da einigermaßen das Task-Switching gut gestaltet ist, dann dürfte das ohne Probleme ausreichend sein und mit viel, viel Puffer nach oben. Ja. Dann Hauptkamera, klar, Telefotokamera, Ultraweitwinkelkamera und beim 10 Plus soll eben noch zusätzlich eine Time-of-Flight-Sensor mit reinkommen, um die Tiefe zu messen des Objektes. USB-C-Anschluss sollen beide haben und ja, das ist so in etwa das, was man momentan erwartet. Wollen wir mal über die Preise spekulieren? Also ich warte mal etwas zu sagen, ist ganz klar, mindestens 1000 Dollar, wenn man so den Preisverlauf sieht, wird es ein bisschen mehr sein, für das kleine Note 10 übrigens, ja. Das Galaxy Note 7 war bei 834 Dollar, das Galaxy Note 8 bei 930 Dollar, das Galaxy Note 9 bei 1000 Dollar und ich schätze mal, dass das Galaxy Note 10 dann bei 1049 Dollar liegt etwa. Natürlich wird das Note 10 Plus deutlich teurer sein dann noch. Ne? Gut. Ich brauche nicht zu sagen, Huawei Go. Ja, okay, ich habe es doch gesagt. So, dann haben wir noch was anderes. Samsung, weitere Stolpersteine für Samsung, ja, beim Galaxy Fold. nicht nur die USA und China liegen im Clinch, ja, Japan hat ebenfalls ein bisschen was zu dem Thema Welthandel beizutragen. Es gibt dort einen Streit mit Südkorea, der schon ziemlich lange schwelt, und jetzt haben die tatsächlich eine Bannliste gemacht. Das kommt irgendwie bekannt vor. Ja. Da hat sich wohl der Ministerpräsident von Japan von Donald Trump irgendwie inspirieren lassen. Ja. Jedenfalls Fluoridpolymide, ja, keine Ahnung, was das ist, das ist jetzt auf dieser Bannliste für Südkorea drauf, und das heißt, die können das nicht mehr von Japan einführen. Aber Japan ist da einer der wenigen oder eines der wenigen Länder, die diesen Stoff überhaupt in nennenswerter Menge bieten können. Somit haben die dort eine richtig große ja, Marktmacht sozusagen in diesen Bereichen. Ja, es gibt noch mehr Stoffe übrigens, die wurden auch schon mal von Japan genutzt, um Druck auszuüben. Ja. Ich habe übrigens keine weiteren Infos darüber, von daher weiß ich jetzt nicht, ob im Falle von Japan diese Bannliste gerechtfertigt ist oder ob das auch nur sowas aus dem Himmel rausgegriffen wurde wie bei Trump oder so, ja. Das kann ich also nicht beurteilen. Da fehlen mir einfach die Hintergrundinformationen. Fakt ist aber, dass eben jetzt Samsung massive Probleme hat, überhaupt die Teile herstellen zu können. Ja, das betrifft, dieser Stoff betrifft vor allem das Galaxy Fold, ja, nämlich dieser Screen Protector, der dort, also intern unter dem Display verarbeitet wird, da wird dieser Stoff massiv benötigt, und das bedeutet, hier kann es tatsächlich Probleme geben, ja. Und wird wohl auch Probleme geben. Das wird auch eventuell nicht nur Samsung betreffen, nur die haben jetzt halt einen großen Bedarf durch dieses Galaxy Fold, das sie ja rausbringen wollen. Das könnte das weiterhin übrigens verzögern. Bei Android Q gibt es ein neues Audio-Recording, das Capturing-Audio, und da habe ich gleich wieder massive Bedenken. Ich hoffe, dass hier überhaupt noch irgendwas funktioniert, wenn Android Q dann mal kommt. Ne? Wobei das hier hauptsächlich das Live-Captioning betrifft und Game-Recording und Streaming. Bisher war es nämlich nicht möglich, dass man zum Beispiel Sound von Apps direkt abgreifen konnte. Also alles, was da mit den Screen Recordern gemacht wurde, ging tatsächlich so, dass die Geräusche, die aus dem Lautsprecher kamen, mit dem Mikrofon aufgenommen wurden. Also Wahnsinn. Und natürlich hat man da auch die anderen Geräusche im Hintergrund mit dabei. Ja, das heißt nicht nur die eigene Sprache, sondern auch wenn nebendran der Tischnachbar meint, er müsste mal rülpsen, ne, beim Game. Ne? Und damit das nicht mehr passiert, kann man also jetzt den Sound bei Android Q direkt vom Spiel aufnehmen und streamen. Das ist nicht schlecht, was es da dann für Einschränkungen gibt hinsichtlich den verschiedenen Copyright-Forderungen der Firmen, wird sich dann eben auch zeigen. Ja? Und das Live-Captioning ist auch so eine Sache. Da wird es dann ermöglicht, dass quasi die Umgebung aufgenommen werden kann und zum Beispiel Sprache übersetzt wird in Text, der eben angezeigt wird, möglicherweise auch Geräusche erkannt werden, ja, so dass man beispielsweise auch Sachen quasi hören, ja, sagen wir mal, lesen kann in ja, Bereichen, wo eben zum Beispiel, wo man keinen Kopfhörer auf hat. Ja. Weil wäre schon schlimm, wenn jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo ist und ja, man möchte da eine Unterhaltung übersetzt bekommen und das Handy labert ja dann, wenn man da keinen Kopfhörer auf hat, ja, dann ist es schon sehr nervig für das Gegenüber. Ich glaube kaum, dass das dann in einer Runde von Leuten irgendwie noch sehr gern gesehen würde, ja, wenn das Handy so zwischen reinquatscht. Ne? Das ist auch noch eine andere Sprache. Also von daher ist das eine gute Idee. Was davon übrig bleibt, werden wir immer sehen, und vor allem, was dann auch wieder an Bedenken natürlich kommen werden, ja, bei dem einen ist natürlich ganz klar der Datenschutz wieder in den Vordergrund zu stellen, ja, bei der anderen Sachen ist natürlich das Copyright, das die Firmen wohl dann nicht gerne so haben wollen, und letztendlich wird sich dann zeigen, was von dieser Funktion dann noch übrig bleibt. Für den Firefox, für den Android Firefox, schlechte Nachrichten, Leute. Das allerletzte Feature-Update ist soeben erschienen. Firefox 68, damit endet die Firefox, die aktive Firefox-Entwicklung auf Android. Es wird einen Switch geben allerdings. Das jetzige Phoenix wird den Firefox dann ersetzen. Das wird noch aller Wahrscheinlichkeit nach also neu benannt werden, sodass es wahrscheinlich auch einfach nur Firefox heißt. Gibt allerdings neues Logo. Und damit wird dann ein Wechsel vollzogen. Ich sehe dem Ganzen mit etwas Sorge entgegen. Da ist nämlich bei Phoenix ist noch extrem viel Arbeit zu tun, damit das eine Alternative zu dem momentanen Firefox wird. Und natürlich schwebt bei mir da auch die bange Frage nach dem Desktop-Modus mit, da ja Chrome beim PC-Modus auf Your Way permanent abstürzt. Da hat Google ganz großen Mist gebaut. Und bin ich also auf den Firefox im Desktop-Modus angewiesen. Ja. Und damit meine ich nicht Desktop-Modus Anzeigen von Seiten, sondern Desktop-Modus Ausführung der App im PC-Modus eben von Huawei. Und da bin ich ebenfalls mal gespannt, wie das aussieht. Also momentan ist die Phoenix-Version nicht zu gebrauchen, ganz klar. Und die Firefox-Version wird jetzt Feature-Updates-mäßig eingestellt. Es gibt aber weiterhin erstmal noch Bugs-Fixes. Aber das ist schon deutlich, eine deutliche Verschlechterung. Bin schon ein bisschen traurig gerade. Ja, habe mich gerade an den Firefox auf Android eigentlich ganz gut gewöhnt, als schöne Alternative. Aber jetzt wird hier das eingestellt und ich muss jetzt voller Sorge gucken, was aus der jetzigen Alpha-App Phoenix jetzt wird, dass da in absehbarer Zeit auch ja, was Brauchbares draus wird. Ehrlich gesagt, da habe ich noch massive Bedenken, dass dann die zeitliche Nähe gegeben ist, wenn ich mir das Teil momentan angucke. Wow. Benachrichtigungen vom Microsoft PC-Programm verwalten. Ja, das habe ich jetzt bei Talk Android gesehen. Gibt ja jetzt eine schöne Windows-App oder Windows-Programm, wo man eben jetzt schön die Benachrichtigungen von Android verwalten kann. Ja, WhatsApp, Twitter, Messenger, Facebook und so weiter und so weiter. Das ist sicherlich ziemlich komfortabel, aber ich möchte hier auch die Frage in den Raum werfen, ob das wirklich so gut ist. Ja, also ich meine, wenn ihr ein Programm wie zum Beispiel WhatsApp oder andere Messenger nutzt, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beispielsweise, dann muss es schon klar sein, dass diese Verschlüsselung komplett ausgehebelt werden kann. Und alle wissen, das pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass Microsoft hier natürlich auch eine Verpflichtung als US-Firma hat, möglicherweise verschiedenen Diensten, auch dem FBI, Daten zur Verfügung zu stellen. Von daher, wenn ihr eben solche Benachrichtigungen angezeigt bekommt und ihr habt sowas installiert und ihr nutzt ein Windows-Programm zum Verwalten von diesen Benachrichtigungen, dann könnt ihr auch gleich ohne Verschlüsselung agieren. Ja? Mal davon abgesehen, was ja sonst noch alles an Benachrichtigung eben in der Zeile oben erscheint. Da, versteht ihr, da könnt ihr also komplett lückenlos könnt ihr da, wenn man diese Benachrichtigung nicht ausgeschalten hat, könnt ihr lückenlos verfolgt werden. Ja? Egal, ob ihr ein Paket bekommt, die Paketankündigung, ja, oder eben die Messages, SMS, Foto-Uploads und Downloads auch, Nachrichten aus dem Browser beispielsweise, ja, dann auch natürlich, welche Apps ihr benutzt. Da alles kann, wenn jemand Zugriff auf die Benachrichtigung hat, dann eben auch übertragen werden. Ja. Also ich persönlich wäre da vorsichtig, ich würde es auch nicht machen, ja, aus diesem Grund. Wer das haben möchte auf dem Computer, dem empfehle ich auf jeden Fall KDE Connect. Der benutzt nämlich eine verschlüsselte Übertragung der Benachrichtigung zum PC und dort wird auch, steht auch keine Firma dahinter, die Daten weiterhin bearbeitet. Also die werden einfach auf euren Computer, da gibt es keinen zentralen Server oder Dienste oder irgendwas, ja, sondern die werden einfach nur an das lokale Programm verschlüsselt übermittelt, dort dann verarbeitet, aber nicht mehr weiter integriert ins System. Ja. Man kann natürlich auch da nicht dann alles machen, aber sehr, sehr viel. Da könnt ihr dann gucken, ihr könnt auch zum Beispiel auf Dateien zugreifen, aber auch Verzeichnisse schützen, ja, oder nur spezielle Verzeichnisse freigeben. Übrigens könnt ihr dort auch einstellen, welche Apps überhaupt die Benachrichtigung an KDE Connect schicken sollen und so weiter. Und KDE Connect gibt es eben nicht nur für KDE, sondern für eine Vielzahl von Systemen. Guckt es euch mal an. Ist vielleicht noch eine Alternative dazu. So, Huawei P30 Pro-Bilder aufgetaucht, möchte ich nur mal hier sagen. Ich lasse den Link ja drin. Ich meine, die Bilder zu beschreiben ist eine Sache. Die Kameras sehen schon ziemlich interessant aus. Ja, das ist wohl dann auch wieder eine Vierfach-Kamera mit fünffach optischem Zoom soll das offenbar sein, wenn es denn so stimmt. Man darf ja einiges erwarten nicht P30 Pro, Entschuldigung, Mate 30 Pro, das muss ich noch ändern, ja, Mate 30 Pro, das wird ja gegen Ende des Jahres, also im Oktober wahrscheinlich, herauskommen und erwartet mal, dass das wieder allen, die dann auf dem Markt sind, die Schuhe ausziehen wird, da könnt ihr ganz sicher sein, ja. Wird auch aller Wahrscheinlichkeit nach ein Ballon, 5000 5G-Modem drin haben, ja, Dual-SIM wird wieder erwartet, ja, und das wird richtig, ein richtiges Hammerteil wieder werden. Die Huawei Developer Conference am 9. August, da erwarten viele eine kleine Präsentation von Hongmeng OS bzw. Arc OS. Ja, auch ich bin da sehr gespannt drauf, ist noch ein bisschen hin, ja. Aber ich denke, die werden sich nicht nehmen lassen, das Thema anzusprechen. Da werden auch viele Nachfragen, denke ich, kommen zu diesem Thema. Ich freue mich schon drauf und hoffentlich macht es da einen Paukenschlag. Ja. Sony Xperia 20, da sind die ersten Leaks veröffentlicht worden, angeblich mit einem Snapdragon 710 ausgestattet, ja, 4 GB bzw. 6 GB RAM, Dualkamera 12 Megapixel, 64 GB Speicher, 128 GB Speicher, das sollen die verschiedenen Versionen sein. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist Midrange, ja, ich denke auch, dass das ein Midrange-Gerät wird, das Xperia 1 ist ja das Topmodell. Aber von den Daten her kann man es nicht sagen, denn das Topmodell hat auch nur 6 GB RAM und 128 GB Speicher, schon ziemlich mager. Von daher ist bei Sony immer die Frage, ich meine, das ist so schade. Also Ich würde mir so wünschen, dass Sony mal wieder sich zusammenreißt und ein richtig gutes Smartphone rausbringt. Warum machen die das nicht? Jedes Mal hoffe ich, ich will doch, dass Sony ein gutes Smartphone rausbringt. Ich würde mir es holen. Ich mag Sony als Marke. Ja. Ich finde es cool, ja. Und aber nee, nicht bei diesen Geräten. Immer wieder die Enttäuschung, wenn die ein neues Smartphone vorstellen. Schade, schade, schade. Ja, dann noch was. Google und Dish, ja, das ist ein Kommunikationsunternehmen, ja, die planen tatsächlich einen neuen großen Mobile Carrier, also einen Netzbetreiber für Mobilfunkgeräte, zu kreieren, auf den Markt zu schmeißen. Wahnsinn, das könnte ein Riesending sein, ja, und das soll wirklich ein Hauptnetzbetreiber werden, nicht nur so ein kleiner, der lokal irgendwo tätig ist, sondern so ein richtig großes Ding. Also das könnte hier die gesamte Netzbetreiberwelt in den USA natürlich über den Haufen werfen, weil bisher die auf dem Markt sind, die schenken sich nichts. Ja? Sprint, T-Mobile, Verizon, ja, die schenken sich da gar nichts. Ja? Und jetzt, wenn jetzt hier so ein neuer Bewerber auf den Markt kommt, ja, dann könnte das alles durcheinander schmeißen. Das wäre natürlich eine Sache. Ja. Was daraus wird, werden wir sehen. Skepsis ist auf jeden Fall natürlich angesagt, weil so einfach ist es selbst für so große Firmen wie Google nicht, im Netzbetreibermarkt Fuß zu fassen. Ja, also es ist mindestens so schwierig wie bei uns. Ne? Es gibt schon einen Grund, warum nicht jeder hin zum Kunst bei uns ein Mobilfunknetzwerk hochzieht. Mhm. Jo, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Ein paar Minuten haben wir noch. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, bezahlen und Bonuskarten. Wie sieht das aus? Das hat der Mario gefragt da. Moment. Nicht, dass ich jetzt was... Es ist ein bisschen chaotisch momentan. Es ist so viel in der Community los momentan. Das ist Wahnsinn. Übrigens, ich habe gehört, es sind immer noch Leute, die den Netcast hören, noch nicht in der Line-Community sind. Ja, dann aber schnell anmelden. Ihr tut wirklich was versäumen. Ne? Also der Mario fragt, nutzt ihr neben GPay auch andere Bezahlmöglichkeiten im Laden wie Payback Pay und sammelt aktiv Punkte mit diesen Diensten Payback und Deutschlandkarte etc. Also ich habe neben GPay zum Beispiel noch Payback eben drauf, habe auch schon Payback Pay benutzt. Ja? Leider ist überall das Problem, dass ich mein hauptgenutztes Konto eben dort nicht eintragen kann. Also weder bei GPay noch bei Payback Pay kann ich meine hauptgenutztes Konto eintragen. Das wird einfach nicht unterstützt. Ja. Habe zum Glück noch andere Konten, die ich dann eben dafür benutzen kann, aber halt sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist schon schade. Das heißt, ich muss fast immer doch wieder auf die NFC-Kreditkarte zurückgreifen oder auf eine NFC-EC-Karte und eben nicht mit dem Smartphone bezahlen. Das finde ich schon sehr, sehr schade. Ja, PayPal hat jetzt die Möglichkeit geboten beispielsweise. Das ist für mich natürlich der absolute Königsweg. Das war fast ein Traum. Ja. Leider eben die Einschränkung, dass Bankkonten funktionieren mit GPay, aber keine Kreditkarten. Damit ist das Ding für mich natürlich raus. Tut mir leid, Bankkonto, das ist sowas von 2000, ja. Da ist nichts mehr drauf bei mir, ja. Das läuft bei mir alles über Kreditkartenkonten. Ja. Und deswegen nützt mir im Prinzip dann auch das Bezahlen über Smartphone und PayPal nichts mehr. Ja, ansonsten Bonuskarten mit Payback nutze ich natürlich ganz klar, was ich auch immer gerne nutze, andere Bonuskarten in GPay. Da gibt es nämlich eine super Funktion, da kann man fast alle Bonuskarten kann man dort abscannen und die sind eingetragen dann in diesem GPay und an der Kasse oder an Scannern kann man dann einfach die entsprechende Karte aufrufen und dann eben unter den Scanner halten und schon hat man das gemacht und man muss nicht hier ein ganzes Bündel von Bonuskarten mit rumschleppen, sondern man öffnet einfach die GPay-App und wählt die Karte aus. Und das Tolle ist noch, oftmals ist es so, wenn ihr eine bestimmte Bonuskarte drin habt und ihr seid in dem entsprechenden Geschäft, dann schlägt euch das Google schon in der Benachrichtigung vor und ihr müsst nur noch in der Benachrichtigung drauf tippen auf Öffnen und dann wird die entsprechende Bonuskarte bereits angezeigt. Also ihr müsst noch nicht mal mehr suchen nach der Bonuskarte, die wird euch schon automatisch vorgeschlagen. Richtig cool. Deswegen nutze ich solche Dinger gerne, sofern das eben angeboten wird. Ja. Dann war noch was, Your Way 2 Watch, oder Moment mal, nee, noch was anderes. Kam da vom Chris auf. Ja, doch, das kommt auch mit der Your Way 2 Watch zusammen quasi, ja. Das ist interessant, über was für Fallstricke man da immer wieder hier stolpert. Und zwar war da der Hintergrund, die Your Way 2 Watch ist gerade für 120 Euro im Angebot bei großen Elektronikmarketten, ja. Und das ist ja nicht schlecht. Das ist absolut top, ehrlich gesagt, ja. Leider ist momentan nicht so viel drin. Ich will das Geld auch nicht mit den hier raushauen ohne Ende, ja. Von daher, ja, habe ich dieses Angebot jetzt da doch dann verpasst, ja, oder muss es verpassen, aber ansonsten muss ich sagen, richtig cool, ich hätte sie jetzt gern gekauft, die Your Way Watch 2, ja, nur diese Bezahlfunktion mit Wear OS, da gibt es ein kleines Problem, die Verwendung von PayPal, ja, in Google Pay wird auf Smartwatches nicht unterstützt. Das heißt, GPay wird von den Smartwatches unterstützt. Ja, also generell Wear OS hat jetzt nichts unbedingt mit Your Way zu tun, sondern mit Wear OS. Ja? Das heißt, die Smartwatches unterstützen GPay. GPay unterstützt PayPal. Aber Smartwatches mit PayPal über GPay geht nicht. Da muss mir mal noch einer von den Banken verraten, oder von den Verantwortlichen. Welcher Idiot ist dafür verantwortlich, dass das nicht funktioniert? Immer noch 1999 stecken geblieben oder was? Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Jede Möglichkeit wird genutzt, dem Kunden einen Prügel zwischen die Beine zu werfen, nur damit die Banken selbst ihre unmöglichen, frechen Gebührenstrukturen den Leuten aufzwingen können mit ihren selben verhunzten Uraltdiensten, die schon unglaublich veraltet sind und mit Alternativen zu funktionierenden Systemen kommen, ja, weil es ja was Eigenes sein muss, kann ja nicht sein, dass wir von jemand anderem was nehmen, das schon funktioniert, da müssen wir irgendwas selbst machen, auch wenn es gar nicht richtig funktioniert. Ja, es ist einfach ein Trauerspiel, was hier abgeht und ich hoffe, dass irgendwann mal so eine Regulierungsbehörde kommt und sagt, so Leute, die Banken, jetzt müsst ihr das anbieten oder es ist unlauterer Wettbewerb und ihr kriegt eine richtig fette Zahlung. Aber ehrlich gesagt, ich glaube kaum, dass es passiert. Dafür haben die viel zu viel Kapitalmacht. Vielleicht ist es deswegen auch so. Aber naja, wie geht der Spruch? Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und dann ist das Geheule groß, wenn die ersten Uraltbanken schließen müssen und durch junge, schöne, neue Institute ersetzt werden, ja, die tatsächlich schon mal was gehört haben davon, dass die Leute jetzt die Schnauze bald voll haben und auch eben mit der Smartwatch bezahlen wollen. So sieht's aus. So, dann LineKeep. Da wollte ich noch was dazu sagen. Das ist mittlerweile eine richtig schöne Sache geworden. Ja, ich habe ja schon berichtet darüber, dass LineKeep ja eine Grunderneuerung bekommen hat mit Collections und richtig tollen Möglichkeiten jetzt für Links, Dateien und auch Fotos und Texte zu speichern. Und das habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen mal intensiv genutzt und ich muss sagen, das ist absolut fantastisch. Gerade die Link-Funktion ist wunderbar. Wenn ihr zum Beispiel einen Link mit Copy irgendwie in die Zwischenablage bringt und geht dann in Line Keep rein, dann kriegt ihr das bereits schon unten vorgeschlagen, dass ihr den Link abspeichert, den Keep. Müsst ihr also nur noch draufdrücken und dann wird er abgespeichert. Und dann wird er tatsächlich in der Kategorie Links abgespeichert mit einer schönen Vorschau des Links, ja, die ihr dann wieder in Kollektionen reinsetzen könnt. Und somit könnt ihr auch beispielsweise über ein bestimmtes Thema richtige Sammelsurien aufbauen mit Links, Videos, Fotos, Dateien, Texte und so weiter und so weiter. Und das ist eine richtig geniale Sache. Ehrlich gesagt, das ist das ultimative Notizbuch. Ja. Wobei, Notizbuch möchte ich das gar nicht sagen, ich möchte es mehr als Scratchpad bezeichnen. Wenn ich irgendwas archivieren will, mache ich das lieber woanders. Ja, das ist schon klar. Im Wegen der Funktionsweise. Ja. Aber auch das ist dann wunderbar möglich. Ihr könnt dann nämlich die Sachen auch wiederum teilen, nicht nur auf Line, sondern in jede beliebige App. Und ihr könnt auch von jeder beliebigen App auch direkt in Line Keep abspeichern. Ich habe eben gesagt, wenn ihr einen Link kopiert habt und dann in die Line Keep App geht oder in Line geht und dort Keep aufruft, dann wird euch das vorgestellt. Das müsst ihr gar nicht. Ihr könnt einfach den Link teilen und dann Line Keep auswählen und schon wird es automatisch gemacht. Da wird auch nicht, dann kommen nicht 10 Requester auf, die ihr bestätigen müsst, sondern ihr macht es einfach und zack, abgespeichert erstmal. Danach könnt ihr reingehen und könnt es dann in die entsprechende Kollektion legen, wenn ihr das wollt. Außerdem gibt es auch noch Favoriten, wo ihr dann eure wichtigsten Links, Fotos etc. Prominent platzieren könnt. Richtig genial und das wird also jetzt eine grundlegende Funktion an meinem Android-Handy sein, dieses Line Keep. Das ist nämlich sehr, sehr effektiv. Und ja, ich finde das. Also eine bessere Linkspeicherfunktion habe ich noch nirgends entdeckt. Richtig genial. Zumindest, wenn man nicht eine spezielle App dafür installieren muss. Das ist natürlich vorausgesetzt. Es gibt bestimmt genug Bookmark-Apps, aber schon wieder eine neue App. Harry Potter Wizards Unite. Auch das war nochmal ein Thema und zwar, weil das doch sehr kompliziert ist. Ja, da gab es auch Zustimmung von Chris zu meiner Einschätzung. Ja, er schreibt dazu: Harry Potter, ja, zu komplexe Spielesysteme können für zu viel Spielfrust führen. So erging es mir mit Ghostbusters AR. Man musste dauernd irgendetwas auf irgendeiner Spieleebene tun. Das hat mich dazu gebracht, aufzuhören, da hier der Anreiz nicht groß genug war. Ich zocke aktuell Elder Scrolls Blades, was mir sehr viel Spaß macht, auch wenn ich ein paar Tage nichts mache. Ausbauten, die Stunden dauern, lege ich mir meist in spielfreie Zeiten. So läuft das Ganze ohne mich weiter und ich freue mich jetzt schon, wenn es abends heißt, Ausbau fertig. Dann geht es danach munter weiter. Ja, also genau das ist eine Sache. Hier muss man auch bedenken, wie so ein Spiel eben gespielt wird. Harry Potter Wizards Unite wird draußen im Laufen gespielt. Und Leute, das scheint die Sonne, da erkennt ihr am Display kaum noch was. Da müsst ihr tausende von Sachen machen, euren Baumskillen, euren Berufsskillen, ja, Zutaten verwalten, Getränke verwalten, Alben verwalten, Register verwalten, und, das ist noch lange nicht alles, ja. Also das ist schon echt ein Hammer. Ich weiß nicht, ob das den Entwicklern von dem Spiel bewusst ist, dass da vielleicht besser gewesen wäre, wenn man mehrere Teile aufgeteilt hätte. Ja, also quasi ein Teil, der aktiv draußen gespielt wird und dann andere Sachen, die man eben vielleicht anders da macht, aber ja, auch das muss ich sagen, hätten da wohl nicht sehr viele Leute Lust drauf gehabt. Es muss einfach ein locker flockiges Casual Game sein. Vor allem, wenn das eben draußen stattfindet, während ihr läuft. Ja. In meinem Pokémon Go, das war so dieser goldene Mittelweg. Fast zu aufwendig, aber noch nicht ganz. Also man hat immer noch gesagt, ja, okay, ne, ist ja gut, das kann ich nebenbei machen, wenn ich laufe, ne, also nebenbei, alles wunderbar, schön, ohne dass man groß abgelenkt wird, ja, sehr schön. Aber Harry Potter Wizards Unite ist einfach zu aufwendig. Ich spiele es zwar immer noch, aber ehrlich gesagt, ich seh da absolut den Grund dafür, warum Harry Potter Wizards Unite noch nicht mal annähernd an Pokémon Go rankommt. Ich spreche da noch nicht mal vom Start. Selbst der Start von Harry Potter Wizards Unite war nicht so hoch wie die aktuellen Zahlen von Pokémon Go-Spielern sind, 3 Jahre nach dem Start von Pokémon Go. Das, muss ich schon sagen, heißt, das Spiel ist zumindest mal von den Erwartungen her gescheitert. Definitiv. Ja. Ich sage nicht, dass das Spiel schlecht ist, aber ich denke, hier wurde die Zielgruppe verpasst und durch das Komplizierte eben abgeschoben sozusagen. Ja. Tja, Microsoft und die Chancen bei den Smartphones, auch das war noch ein Thema. Da hat der Andy geschrieben, ich denke, Microsoft hatte am Anfang nie eine Chance. Bill Gates' Aussage ist für mich, als hätte er den Grund immer noch nicht verstanden. Der Vorteil bei Android ist, dass es Open Source ist und X-Hersteller wie Samsung das präferiert haben, um ihr eigenes System zu basteln. Die Hersteller haben das bevorzugt als ein OS, wo Microsoft mit seinem geschlossenen OS seine Hand aufhält und zum Beispiel keine Anpassung im User Interface erlaubt hat. Ich denke auch bei der Kachelansatz könnte mit der Eigenansicht, wie es bei Apple kannte, nicht konkurrieren. Also sicherlich hat, klar, Microsoft natürlich vieles falsch gemacht. Ob jetzt der Launcher das Falsche war, weiß ich nicht genau. Aber ich sag mal so, das ist Marketing begründet gewesen. Ja, ich meine, Microsoft hatte ja das System, das war ihr System, die hätten das auch können kostenlos an Samsung, an alle möglichen Firmen abgeben, ja. Ehrlich gesagt, Open Source ist für die Firmen egal. Ja, das muss man ganz klar sagen. Warum sollte es auch irgendeine Rolle spielen? Man hat es ja jetzt auch gesehen, was Open Source bringt. Wenn die USA sagt, hier, ne, ihr dürft es nicht mehr nutzen, das war's dann. Ja, egal ob Open Source oder nicht, ne? Weil es eben immer Teile geben muss auch, die können nicht im Mobilfunkbereich Open Source sein. Auch Google hat ja da seine Nicht-Open Source-Programme und die sind ein essentielles Bestandteil von eben Android. Und Microsoft hätte die Lizenzen an jeden vergeben können, weil das ihr System ist, die sie wollen. Auch kostenlos. Ja, sogar noch, die könnten sogar noch was dazu zahlen, um das auf den Markt zu bringen, ja. Kein Problem. Die können machen damit, was sie wollen. Und dann spielt es für die Hersteller keine Rolle mehr, ob das Open Source ist oder nicht. Nur für die User spielt es vielleicht eine Rolle, ob das Open Source ist. Spielt es eine Rolle? Ich weiß nicht, das iPhone war ja auch erfolgreich und es war nicht Open Source. Ja. Also ich bin mir da nicht so ganz so sicher, ob ein Otto Normalverbraucher, ob der überhaupt weiß, dass das Open Source Kern hat. Ja. Ich sehe genug Kommentare beispielsweise in Tech-Bereichen, wenn man da nur Open Source sagt, dann sagen die, oh, das Gefrickel. Dann ist es eher negativ, wenn man Open Source sagt. Ne? Natürlich Leute, die keine Ahnung haben, aber trotzdem. Ja? Wer hat denn schon Ahnung vom Massenmarkt? Ja, und deswegen weiß ich auch da nicht genau, ob das wirklich das Problem war. Ich glaube, dass Microsoft da mit seiner großen Überheblichkeit eben gedacht hat, wenn die jetzt kommen und mit dem Namen Microsoft ein Smartphone OS rausbringen, dass dann die Geschäftswelt alle sofort dahin springen und sagen, geil, Microsoft, das ist Office, das ist Business, ja, Wahnsinn, ja, endlich können wir uns lösen von diesem Kinderkacke-Spiele-Ding, ja, und nehmen das dann. Da haben die eben die Rechnung ohne Apple gemacht und auch ohne die Macht der Privatnutzer. Ich sehe das ja auch schon seit vielen Jahren. Alle wissen es, keiner sagt es. Was wäre Microsoft Windows ohne die Gamer? Ohne die Nutzer, die daheim das privat nutzen, ohne die Leute, die das zum Zocken nutzen? Nix. Die wären schon längst weg vom Fenster, auch im Desktop-Bereich. Und da ist der große Vorteil. Business, Business, Business. Ja, das mag Geld bringen oder das ist Prestige oder sonst irgendwas, aber die Anzahl der Business-User ist nur ein winziger Bruchteil von den wirklichen Usern. Ja, und das ist eben ein großes Problem. Ja, wenn da eine Firma mit 5.000 Mitarbeitern auf einmal 5.000 Geräte kauft, dann mag sich das groß anhören. Boah, gerade eine Firma mit 5.000 Mitarbeitern, ja, wurde umgestellt. Ja, yeah, cool. 5.000 User, das, ich weiß nicht, das ist im Privatbereich so, alle Minute geht auf der Welt 5.000 Geräte über den Ladentisch oder ich bin überzeugt, dass es sogar noch wesentlich mehr sind pro Minute. Ja. Die Macht der Masse darf man eben nicht unterschätzen und Microsoft hatte sich da vielleicht auch vom Namen verlassen, ja, und hat gedacht, jetzt kommen sie alle, ja. Zuerst kommt der Business-Bereich und dann kommen die Privatnutzer halt schon, weil der Business-Bereich kommt. Alles Pipifax heutzutage, alles Pipifax. Alles falsch gemacht. Und möglicherweise hätte das Microsoft eben machen können. Übrigens, ich bin immer noch der Meinung, wenn Microsoft wollte, könnten sie das immer noch machen. Sie müssten aber alles riskieren, ihr gesamtes Firmenvermögen in den Ring schmeißen. Ich bin aber überzeugt davon, dass es schaffen würden, wenn sie es nicht verbocken wie beim ersten Mal und eben auf den Privatanwender zielen würden. Ja. Es gab auch ein paar gute Ansätze, das muss man auch sagen. Ja. Und so ein drittes OS als Konkurrenz hätte ich gar nicht so schlecht gefunden. Ja. Aber gut, was soll's. Wenn man alles falsch macht, dann passiert's halt. Ne? Das nächste große Mobile OS wird bestimmt aus China kommen. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. So, das war's von der Community und jetzt komme ich am Schluss zur App der Woche. Diesmal ist es Light of Brace geworden. Das ist ein MMORPG-Spiel und tja, MMORPGs für Handys, das ist immer eine Geschichte, so ähnlich wie bei dem Harry Potter Wizards Unite. Außer man macht sowas wie die Firma. Das mag den einen durchaus zur Weißglut treiben und überhaupt das ganze Spiel in Frage stellen. Denn für den anderen ist es die einzige Möglichkeit, dass das Spiel überhaupt gespielt wird. Man kann allerdings auch wählen. Ja, wenn man masochistisch veranlagt ist, kann man hingehen und kann das abschalten, nämlich die Autofunktion. Das Spiel spielt quasi automatisch. Ja, wie gesagt, für den einen ist das absolute Zweckentfremdung dieses Genres. Ja, was ist noch Sinn der Sache daran? Aber für den anderen ist es eben der einzige vernünftige Weg, auf dem Smartphone das Ding zu spielen. Ja. Man levelt seinen Char, die Abläufe, die Quests holen und so weiter sind größtenteils automatisch. Das kann man aber, wie gesagt, auch abschalten, alles manuell mit dem virtuellen Joystick, das eingeblendet ist, eben den Char selbst steuern, herumlaufen und so weiter. Und von daher muss ich sagen, ist es eigentlich ein gutes Ding. Man kann selbst entscheiden. Ich habe schnell gemerkt, ich lasse den Automodus einfach an. Ja. Meine Sachen werte ich dann auf. das ist dann eben die Aufgabe, die man dann hat. Rüstungen aufwerten und so weiter. Gucken, dass man vielleicht mal, wenn man sagt, nein, ich möchte meinen Chart noch ein bisschen aufleveln, bevor ich in diese Gegend gehe, dann vielleicht noch bei einer Tagesquest erstmal skillen lassen, ja, leveln lassen und dann erst später weiter mit der Main Quest fortsetzen und so weiter. Das Spiel selbst, super Grafik, schöner Ton. Dieses Spiel ist in dieser Art schon mit verschiedenen Grafiken im Umlauf gebracht worden. Ja, ich habe ein bisschen gekämpft auch, ob das App der Woche überhaupt werden soll, weil, wie gesagt, wenn so ein Spiel in derselben Art, gerade mit ausgetauschter Grafik, 5, 6, 7 Mal oder mehr existiert, dann ist immer noch die Frage, ist es noch ein originelles Spiel? Ja, aber ja, es ist eben eine gute Mischung zwischen diesen verschiedenen Möglichkeiten, das Game zu zocken. Und vor allem, es ist auch ein Game, das eben auch für Huawei-Geräte in der Huawei App Gallery zu finden ist, natürlich kostenlos, aber auch unter einem anderen Namen im Play Store, im Google Play Store. Also für alle anderen heißt das Spiel Summoner's Night Dragon Blaze. Und das ist nicht etwa dann mit anderer Grafik, sondern das ist tatsächlich dieses Game. Ja. fragt mich nicht, warum das da anders heißt. Vielleicht namensrechtliche Gründe. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es nun mal so. Übrigens, was als Besonderheit hier auch angepriesen wird, ist, dass es gibt ein umfangreiches Heiratssystem. Und angeblich sollen in Asien darüber tatsächlich schon Heiraten gemacht worden sein. Nicht nur in-game. Ja. Richtig cool. Aber das nur am Rande. Ja, von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr schön. Und jetzt seht ihr auch hier in der Community gibt es eine riesen Spaltung. Insgesamt hat es beim Google Play Store beispielsweise das Game 4,6 Bewertung. Das ist ausgezeichnet. 5 ist ja das Maximum, also super gut. Trotzdem gibt es halt Leute, die sagen, super langweilig, ich muss ja gar nichts machen. Und naja, okay, also naja. Was soll's. Aber auf jeden Fall, mir macht es eigentlich ziemlich viel Spaß. Ich habe das Spiel auch noch drauf. Und eben für Huawei-Geräte, Leute, auch für euch, es ist spielbar voll im Desktop-Modus. Kompletter Bildschirm. Für mich ist das immer wichtiger. Das heißt, ich habe ein vollwertiges Game hier, wenn ich das im PC-Mode betreibe. Und da schaltet man dann auch vielleicht mal den Automodus aus, ja, muss man aber nicht. Und kann das dann in voller Pracht genießen. Richtig schön. Ja, dieses Game ist fair, was die Ingame-Käufe betrifft. Also man wird hier nicht dauernd genötigt, gleich von Anfang an hier kaufen, sondern es ist wirklich fair. Grafik eben schon gesagt, richtig gut. Hat sogar 7.1 Surround Sound. Das ist irre. Ja. Könnt ihr einiges einstellen auch. Und auch die Effekte sind gut. Man kann Gildenkriege führen. PvP kann man machen. Und. Also alles, was man eigentlich von einem echten MMORPG auch erwartet. Zusätzlich eben dann eher auch diese Möglichkeit, das Ganze als, ja, fast schon, muss man sagen, Casual Game zu spielen. Ja, auch das ist eben möglich. Richtig schön. Lights of Brace nennt sich das Ganze. Lights of Brace. Oder eben im Play Store Summoner's Night Dragon Blaze. Und beides kostenlos mit In-App-Käufen. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, in der Line-Community, dort geht's ab. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Genauso wie die anderen Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen. unter uncast.thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com. Sonst irgendwas noch zu erwähnen heute? Ja, ah ja, vielleicht noch an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Vielleicht erwähne ich mal wieder, schon lange nicht mehr gemacht, die Intro- und Outro-Musik, die kommt von Zero Project und der Titel heißt Infinity. War damals bei Yamendo.com unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA. Jo, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.